wird schwer. Jeden Tag steh ich mit Blumen unter Tier. Mehr als Händchen halt, dann laden sie mich drin. Doch du hast etwas, darum schaffst du das, wie so geduldig bin. Schon sind deine himmelblauen Augen, diesen Augen muss man glauben. Drum will ich das Glück noch dir uns beide, sag doch heute ja. Ich geh keinen Abend mehr mit Freunden aus. Jeder fragt mich, was hält dich denn nur zu Haus? Wenn du zählen willst, was du schon lange weißt. Ich kann nur von dir, selig neben dir, im weißen Hochzeitskleid. Schon sind deine himmelblauen